Genossinnen, Genossen, wir haben uns genossen und auch den Wein im schwarzen Krug und viel zu starke Sätze und Gitarrenseiten sprangen und die Nächte waren auch nicht lang genug. Das Morgenrot, es streute seine Rosen und du drehtest uns noch einen Joint, Marie. Und der Dicke mit der Warze lachte von der Wand sein rotes Lachen auf die Bett- und Küchenabfallanarie. Tja, da da da da. Und Tage ohne Stunden, sanfter Terror und die Kinder schliffen Messer an dem Luftballon und meine eiseren Lieder. Eure scharf geschriebenen Blätter warfen wir am Abend auf die Straße vom Balkon. Die Werksirenen heulten und die Leute, die wir meinten, die kamen von der letzten Schicht. Und die kannten uns viel besser, als wir sie je kannten. Und die sangen meine Lieder, lasen eure Blätter nicht. Tja, da di. Tja, da da di. Die Trauer meiner Klasse, die mir manchmal noch so süß schmeckt. Dabei denke ich an euch und mich und an die, die diesen Krampf nicht ausgehalten haben und die losgeschossen haben und nicht nur auf sich. The times, there are a changing und die Trauer schläft in der Gitarre. Weck sie nicht mit einem Schrei. Pack die Sachen, die dir wert sind. Sag Adieu zu deinen Leuten, diese himbeerrote Reise ist jetzt auch vorbei. Tja, da di. Tja, da di. Genossinnen, Genossen, wir haben uns genossen und auch den Wein im schwarzen Krug. Hinter den viel zu starken Sätzen, den zersprungenen Gitarren, hörten wir auch die Signale nicht mehr klar genug. Das Morgenrot, es streut schon seine Rosen, in den Straßen stehen Leute und die singen schon. Und es werden immer mehr, die brauchen neue Lieder, neu geschriebene Blätter. Also los, kommt runter vom Balkon. Tja, da di. Tja, und dann war die Zeit zu Ende, von der sich so viele, so vieles versprochen hatten. Wenn ich schon die Revolution sondern zumindest Reformen, die dann auch nicht kamen. Und er war wieder da, der Katzenjammer. Wie oft hat es den gegeben in der deutschen Geschichte nach den verlorenen oder verloren geglaubten Rebellionen. Und sie waren wieder da, die deutschen Verhältnisse. Und verschiedene von uns zogen in verschiedene Richtungen. Und verschiedene machten sich auf den langen Marsch durch die Institutionen. Und marschierten und marschierten. Und einige, aber nur wenige, kamen an der Krippe. Und in den bequemen Ohrensesseln der Macher. Und die anderen, die meisten von ihnen, marschierten weiter, marschieren heute noch. Wie zum Beispiel der vielleicht noch Sozialist oder schon Sozialdemokrat, der Wildledermantelmann.